Und er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi. Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Thank you. lasst hin, haltet, bildet nicht.

sprechen, falsche Zungen stechen. Geduld, Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen, falsche Zungen stechen. Leid ich wieder meine Schuld, Schimpf und Spott, Schimpf und Spott, leid ich Schimpf und Spott. Also Mater, liebe Gott, meines Herzens Unschuld so macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld wieder meine Schuld, Schimpf und Spott, Schimpf und Spott. Also macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Wenn mich falsche Zungen stechen.